1987 gegen die Atommafia. Die erste Opernball-Demo richtet sich gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, einen Befürworter der Atommüll-Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf, der den Ball besucht. In den folgenden Jahren richtet sich der Protest allgemeiner gegen die soziale Ungleichheit, gegen die Räumung von besetzten Häusern, in den 2000er Jahren dann gegen die schwarz-blaue Regierungskoalition.